1b und 1c. Das Bundesland. Der Kanton. Die Bürgerinnen und Bürger. Die Kanzlerin, der Kanzler. Die Ministerin, der Minister. Der Staat. Das Ressort. Die Nationalität. Das Gesetz. Das Parlament. Die Regierung. Die der Abgeordnete. Die Volksabstimmung. Das Staatsoberhaupt.